Metropol FM 24 saat yayınıyla Als Metropol FM vor 10 Jahren an den Start ging, da war die Lage der Deutsch-Türken noch eine andere. Bildungsfragen und gesellschaftliches Vorankommen, das war zwar damals auch schon ein Thema, aber in den vergangenen 10 Jahren hat sich doch einiges zum Positiven geändert, meinen die Metropol FM-Macher. Am Anfang habe man das Programm noch völlig aus dem Bauch heraus gemacht, erzählt Chefredakteur Tanas Şentürk. In den letzten Jahren haben die Metropol FM-Macher jedoch viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt. Die Bedürfnisse und Interessen der Hörer hätten sich geändert. Von den gesetzlichen Änderungen bis zum Lebensstil. Vor 10 Jahren waren viele Sachen nicht so denkbar. Jetzt macht man Islamkonferenzen. Und damals hat man zum Beispiel viele Sachen nicht so gesehen wie jetzt. Aber mit der Zeit wissen wir, dass wir sogar Integration fördern. Weil wir mit unseren Themen, unsere Sachen, wie wir das so erwähnen, zu den Leuten ankommen. Und Musik ist sehr emotional. Da müssen wir auch natürlich mit unserer Musik sogar anpassen, mit unseren Themen. Metropol FM wagt den Spagat zwischen den ganz jungen Hörern der 3. und 4. Generation bis hin zu den älteren in Deutschland lebenden Türken. Grundsätzlich gilt, je jünger die Hörer, desto besser ihr Deutsch und desto schlechter sind oft ihre Türkischkenntnisse. Metropol FM sendete anfangs nur auf Türkisch, reagierte aber auf Hörerwünsche, indem man beispielsweise die überregionalen Nachrichten nun komplett auf Deutsch sendet und anschließend mit weiteren Meldungen auf Türkisch ergänzt. Zweisprachigkeit wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Themenpalette von Metropol FM ist breit gefächert, etwa wenn es um den Streik der Taxifahrer in Berlin geht. Bis hin zu Themen aus der Türkei. Diese hat man jedoch nur spärlich im Programm, betont Geschäftsführer Tamer Ergün, denn die Hörer des Senders lebten nun einmal in Deutschland und nicht in der Türkei. In erster Linie sind das Themen, die natürlich der Beitritt der Türkei in die Europäische Union, das interessiert die Türken in Deutschland. Aber das sind auch wirklich ein paar Themen vielleicht am Tag und mehr ist es nicht. Und der Rest interessiert die Türken in Deutschland relativ gering. Viel interessanter seien für die Deutsch-Türken, erzählt Tamer Ergün, Ereignisse aus ihrer unmittelbaren Umgebung. Etwa wenn Bus- und Bahntickets teurer werden, welche Auswirkungen die Gesundheitsreform hat oder wie der lokale Fußballverein gespielt hat. Umrahmt werden all diese Meldungen und Berichte von türkischer Musik, die von Folklore über Orientschnulzen bis zu modernem türkischen Pop reicht. Diese Musikmischung kommt offenbar an. 450.000 regelmäßige Hörer hat der Sender in den 4 Ballungsräumen Berlin, Stuttgart, Mannheim und Mainz. Auch die Werbewirtschaft nimmt das Programm gut an, auch wenn der Sender wie alle Medien natürlich die derzeitige Wirtschaftskrise spürt. Zu den Werbekunden gehören bekannte Automarken, Handyhersteller, Möbelfirmen und natürlich auch kleine Geschäfte wie Restaurants, Bäckereien etc. Ebenso wichtig wie der kommerzielle Erfolg, sagt Tamer Ergün, sei aber das Verständnis, dass Metropol FM eben nicht zur Ghettoisierung beitragen, sondern im Gegenteil ein modernes Verständnis von Deutsch-Türkentum fördern wolle. Wir haben eine ganz einfache Formel geschaffen für uns. Wir haben gesagt, nach unseren Erkenntnissen, die Türken ticken in zweierlei. Die haben ja beide Kulturen in sich. Die Informationskultur der Türken ist eher auf Deutsch. Und diese emotionale Part, wo die Türken lachen, weinen oder tanzen, das ist immer noch sehr türkisch.